Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Mittwochnacht haben wir heute und wir haben wie immer mittwochs eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ralf ist ja erst heute Nacht und Ralf ist 35. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Ralf. Grüß dich. Ja, wie geht's dir? Gut. Danke. Ich hoffe, dir auch. Mir geht's auch gut, eigentlich sehr gut. Und worüber unterhalten wir uns? Ja, ich weiß nicht, kannst du was mit dem Begriff Kuckuckskinder was anfangen? Kuckuckskinder? Mhm. So direkt nicht. Nicht. Ich habe die Vermutung, die große Vermutung, dass ich, also ich habe zwei Kinder und eins davon glaube ich, dass es nicht von mir ist. Mhm. Nun sind die zwei Kinder, eins ist 8, eins ist 10 Jahre alt, zwei Mädchen. Wie gesagt, ich habe die große Vermutung, dass meine jüngste Tochter nicht von mir ist. Es äußert sich so, dass sie mir, also meinem, sagen wir so, meine große Tochter sieht mir schon ähnlich. Mhm. Aber das Empfinden habe ich nicht bei der kleinen Tochter, die 8 Jahre alt ist. Die ist 8 Jahre alt. Seit wann hast du denn dieses Empfinden, dass da irgendwas... Vielleicht ein Jahr schon. Ich sage erst. Warum? Ja, das ist so mit der Zeit gewachsen, das Gefühl. Auch vom Charakter her hat sich das schon eine Zeit lang gezeigt, dass, also schon wo sie jünger war. Was hat sie denn für einen Charakter, von dem du sagst, das kann nicht meine Tochter sein? Also total anders wie die Große. Mhm. Nun kann man ja Kinder in diesem Alter auch nicht miteinander vergleichen, kann man auch nicht machen, das weiß ich schon. Ist aber für mich als Vater jetzt, diese Bindung. Guck mal, damals bei der Geburt von der großen Tochter hat man mich, wenn ich mal kurz jetzt ausholen darf, bei der Entbindung wollte ich ja dabei sein, klappte nicht, weil die Kinder machen das ja sowieso, wie sie wollen. Da war ich, hat mich die Hebamme weggeschickt, da bin ich in der Straßenbahn gefahren und zu dem Zeitpunkt gerade war ich in der Straßenbahnhaltestelle und da schaute ich auf die Uhr und wusste, ach, jetzt ist irgendwas passiert. Ne? Da stellte sich dann auch heraus, dass es da die Geburt von der großen Tochter war. Bei der kleinen Tochter war ich livehaftig dabei, so wie es ja eigentlich bei der großen auch geplant war. Mhm. Also die Vater-Kind-Beziehung war schon von vornherein da. Nur wie gesagt, das... Also du warst leibhaftig dabei bei der Kleinen und da ist es emotional gar nicht so abgegangen bei dir. Ja, finde ich so, ja. Ich habe die aber auch als erstes so auf dem Arm gehabt. Die Mutter war ja dann noch mit sich selbst da beschäftigt. Und sie war abgenabelt und ich habe sie da gleich auf dem Arm gehabt. Wie sind denn so die ersten 7 Jahre verlaufen? Die ersten 6 Jahre, war es manchmal dir auch ein bisschen unbehaglich oder kann man sagen, dass es am Anfang doch schon recht normal war? Ja, jetzt weiß ich auch, warum du das nicht verstehst, weil, oder zumindest kann ich mir jetzt die Frage erklären, denn ich bin geschieden und habe die Vermutung, nee, die Scheidung war eigentlich darauf begründet, dass meine nun Ex-Frau damals fremdgegangen ist. Daher ging ja jetzt das auch heraus, bin Schichtarbeiter und konnte mich damit oder dadurch nicht immer so meine Frau kümmern. Aber damals, als das Kind geboren war, wurde beide natürlich da war, zusammen. Da waren wir noch verheiratet. Wie lange wart ihr danach dann noch zusammen? Zwei Jahre. Und lebt seitdem getrennt. Ja. Und du hast auch nicht so viel mit den Kindern zu tun. Leider nicht, nee. Leider ich übe dann nur das Besuchsrecht aus seit der Zeit. Das war dennoch hast du die Kleine ja schon beobachtet, wie sie aufgewachsen ist. Gab es da schon mal so Momente, wo du dachtest, stimmt was nicht? Ja, bedingt dadurch, dass meine Frau damals auch schon fremd gegangen ist, habe ich das vermutet, aber ich habe den Gedanken verdrängt, weil ich die Kinder wahnsinnig lieb habe. Mhm. So, da kann man natürlich da eine ganze Menge rein interpretieren. Ja. Und du bist wahrscheinlich sehr, sehr skeptisch und misstrauisch deiner Frau gegenüber. Mhm. Und sowas kann dann auch so eine, sich verselbstständigen. Hast du deine Frau ganz einfach mal gefragt? Ich meine, jetzt könnte sie es ihr vielleicht sagen? Hast du sie gefragt? Nein, habe ich nicht gefragt. Brauche ich mir nicht, weil ich die Antwort vielleicht, ja gut, ich soll nicht für jemanden denken. Mhm. Es das ist, ja, ich habe ihr die Frage nicht gestellt. Ich habe da Angst vor der Antwort, dass sie mir sagt, dass die Tochter sowieso von mir. Wenn du sagst, das Kind ist ganz anders als die größere, als die ältere Schwester, muss ja auch nichts sagen. Ne? Wie oft gibt es das, dass Geschwister wirklich sich ganz unterschiedlich entwickeln und man denkt, das ist ja verrückt, dass die beiden Geschwister sind und dennoch sind es Geschwister. Wenn dich das so plagt, Ralf, dann frag doch deine Frau. Und wenn du dann die Wahrheit erfährst, es spricht da überhaupt nichts dagegen, dass du weiterhin dieses Kind sehr lieb hast und weiterhin annimmst. Das wird von dem Resultat her auch nichts daran ändern. Deswegen. Aber es ist doch dann gut für dich, wenn du Klarheit hast und wenn du deiner Frau oder deiner ehemaligen Frau wirklich auch glauben kannst. Ich meine, daran hängt es ja auch. Und dann, es scheint dich ja doch sehr zu bewegen und zu beschäftigen. Und dann würde ja eigentlich ein bisschen Ruhe einkehren. Also wir haben, ich kann das sagen, also wir haben zur Unterscheidung eine ziemlich große Schlammschlacht hinter uns. Ich habe drei Aktenordner davon voll. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zu deiner Frau? Es entwickelt sich langsam zum Freundschaftlichen. Also Ralf, frag bitte erstmal deine Frau. Das ist der allererste Schritt. Ja. Wenn du sie gefragt hast, lass uns doch nochmal telefonieren miteinander. Sag mir so ganz still. Aber das ist doch der allerbeste Weg, erstmal so zu machen. Ja, weil ich habe ja nur schon auch von Fernsehsendungen her gehört, dass man so einen Vaterschaftstest machen kann, ohne dass die Mutter was mitbekommt, verstehst du? Ich möchte ja jetzt auch nicht, dass sie jetzt denkt, ich mache ihr jetzt im Geheimen Vorwürfe und dann fliegt das alles wieder auf. Nein, aber die Frage ist doch ganz berechtigt, wenn da schon Sachen vorgefallen sind, damals das einfach mal zu fragen. Mach das mal und lass uns nochmal miteinander reden. Okay? Das kann man machen. Alles Gute. Alles klar, tschüss. Ja. Danke, tschüss. Ne? Eine kleine Rückmeldung zu gestern. Gestern hatten wir das Thema verbotene Liebe und da schreibt Erich, hallo Domian, kann irgendeine Liebe überhaupt verboten sein? Das ist ein guter Hinweis, ne? Nee, eigentlich nicht. Wenn es eine Liebe ist, von beiden Seiten, ist es doch eigentlich immer gut. Ne? Ja, ich weiß, es gibt Einschränkungen, aber eigentlich tendiere ich auch zu dem, was Erich sagt. Wir sind verbunden mit Silvia und Silvia ist, wo ist sie jetzt hier, 23 Jahre alt. Hallo Silvia. Hi. Ja, Silvia. Ich habe gestern schon mal angerufen, aber da war ich ja leider dann weg. Ah, ich weiß. Silvia ist die Frau mit den drei Männern. Ja, genau. Ich weiß es genau noch. Thema war gestern verbotene Liebe. Ja, genau. Am Telefon war Silvia und irgendwie hat uns die Technik da wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und Silvia erzählte mir, ich habe mit drei verheirateten Männern ein Verhältnis. Ne, so weit kamen wir. Ne, so, ja. Ne, so war's. Und dann habe ich dich noch gefragt, glaube ich, wissen die Männer voneinander? Ja. Und hast du gesagt, einer, glaube ich, weiß das, ne? Ja, also wissen voneinander tun die schon, aber die kennen sich halt nicht untereinander. Ach so, die wissen, dass es da noch Nebenbuhler gibt. Ja. Und dass du auch mit den anderen ein Verhältnis hast. Ja. Das wissen die. Ja, also bei zwei weiß ich jetzt nicht so wirklich genau, aber ich meine, ich mache da jetzt auch nicht wirklich das Geheimnis draus. Wie, nicht wirklich genau? Entweder wissen sie es oder sie wissen es nicht. Ja, ich glaube schon. Wie, also ich glaub einer schon. Weiß auf jeden Fall und aber die anderen denke ich auch. Wieso denke ich auch? Hast du es ihnen nie richtig gesagt? Nee, weil ich meine, das ist auch irgendwo, tut das jetzt nicht wirklich zur Sache. Das tut sehr viel zur Sache jetzt, wenn ich mich mit dir unterhalte. Ich will das einfach wissen. Nein, das meine ich jetzt nicht. Nein, bei den Leuten jetzt. Also ach, denen ist das egal? Ja. Ach, denen ist das egal? Ja, eigentlich schon. Wie alt sind die? Der eine ist 36, der andere ist 30 und einer ist in meinem Alter. Um die 20, Anfang 20? Ja, genau. Ja. Und wie lange läuft das jetzt mit den drei Männern? Ja, das hat sich mit dem einen in meinem Alter, das läuft jetzt ungefähr seit einem Jahr. Wobei er damals auch nicht, noch nicht verheiratet war. Ja, und das andere hat sich so ergeben. Innerhalb des letzten Jahres? Innerhalb des letzten Jahres, ja. Du, ich weiß ja nicht, wie du darauf bist. Hast du vielleicht selbst auch noch eine feste Beziehung? Nein, das nicht. Da bin ich ja wirklich mal beruhigt. Ich dachte, du wärst das, auch so verheiratet vielleicht und... Ja. Nein, das nicht. Nein, ich habe auch nicht jetzt nur abgesehen auf verheiratete Männer, also so ist es nicht. Du hast es weil auf Männer abgesehen. Du hattest gestern auch noch gefragt, wie ich daran überhaupt komme. Ja. Und also ich bin schon interessiert an einer festen Beziehung. Ich hatte gestern gefragt, warum müssen es denn drei sein, dass du nun scharf bist auf den verheirateten Mann? Als sich hatte ich, glaube ich, schon so verstanden. Das ist Zufall, dass die verheiratet sind, ne? Ja, genau, das ist Zufall. Aber warum drei? Die Frage ist ja nun doch, glaube ich, liegt ja nahe. Ne? Ein junges Mädel von 23 Jahren braucht drei Männer. Warum? Die Abwechslung vielleicht. Im Moment, weil ich mich ein bisschen austobe, weil ich vorher nie hatte. Sind die alle drei anders im Bett? Ja. Und was gibt der eine dir, was der andere nicht geben kann, und der dritte wiederum gibt dir was, was die anderen beiden nicht geben können? Kannst du das so benennen? Okay. Nein, also wenn es mir nicht mit allen dreien Spaß machen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Nein. Also es hat schon jeder seine Qualitäten. Ja, aber es ist nicht so, dass jetzt einer meinetwegen jetzt die SM-Tour mit dir fährt und der andere das oder das nee, nicht. Nee, also in der Hinsicht sind die eigentlich schon alle gleich, aber ja. Also von der Art her sind sie halt anders, weil das Alter auch schon allein ausschlaggebend ist. Aber die Frage liegt doch eigentlich auch nahe, warum... mit einem könntest du doch eigentlich auch so ein ausgiebiges sexuelles Verhältnis pflegen. Ja, das ist richtig, aber irgendwie es hat sich so ergeben und irgendwann bekommt man halt auch die Lust daran, weil man halt merkt, dass man halt begehrt wird von denen und ja. Könnte denn jetzt vielleicht, wenn der Zufall das so wollte, auch ein Vierter noch dazukommen? Oder bekämst du dann Terminschwierigkeiten? Also Terminschwierigkeiten habe ich so eigentlich auch nicht, weil die Termine werden nicht von mir gemacht, sondern von denen. Von denen halt. Weil das heißt, du musst dich nach denen richten, wie die gerade Zeit haben und wie die Ferien von ihren Ehefrauen kriegen. Ja. Oder sich nehmen eigentlich, ne? Genau, also ich meine, dadurch, dass es jetzt auch drei sind, ist man halt schon sehr ausgeglichen, aber... Wie geht denn das so? In welchen Abständen siehst du denn diese drei? Siehst du alle, da kann man sagen, dass du alle drei einmal die Woche mindestens siehst? Nein. Das nicht? Nein. Nee, also bei einem ist halt auch so, dass da halt auch viel die Ehefrau mitspielt. Und bei dem anderen, der nimmt sich halt die Zeit. Und wenn er Lust hat, dann hat er Lust. Und also es ergibt sich eigentlich immer so. Plagt dich in irgendeiner Weise ein schlechtes Gewissen, dass du sagst, ich mische da ja auch in eine Ehe rein oder bin vielleicht auch mit dafür verantwortlich, dass Ehen zerstört werden? Ja. Das, also im Moment habe ich das eigentlich nicht mehr so, aber anfangs hatte ich das schon sehr, dieses Gefühl, weil damals mein Ex-Freund, mit dem ich 4 Jahre lang zusammen war, der hat mich halt damals auch betrogen. Da habe ich mir natürlich auch diese Frage gestellt, was ist das für eine Frau, die sich da so in diese Beziehung reinmischt. Aber irgendwo, ich denke mir, das sind alles erwachsene Leute und die werden wissen, was sie tun. Und irgendwo muss der Fehler ja in dieser Beziehung auch liegen. Also du meinst, das sind erwachsene Männer, die wissen, was sie tun? Ja. Hast du dich in den einen von denen schon mal, was heißt schon mal, oder bist du dabei vielleicht, hast dich zu verknallen, zu verlieben in einen von den dreien? Nein, das nee, nicht. Das ist auch nicht. Also ich wollte dir so gerne den Kopf waschen, ne, als du da weg warst, aber ich meine, die drei gehen fremd. Ja. Du gaukelst denen ja nicht irgendetwas vor, die wissen sogar teilweise, mehr oder weniger, davon, dass da drei, dass da noch jeweils zwei Nebenbuhler sind. Ja. Also begehst du ja eigentlich auch nichts Schlimmes in dem Sinn. Du betrügst diese Männer ja nicht, ne? Nee, obwohl also die Männer ja auch wiederum betrügen, die betrügen ihre Ehefrau. Das ist also ein Kuddelmuddel. Also da habe ich auch das einzige Problem mit halt, dass da halt eine unschuldige Frau in dem Sinne halt zu Hause sitzt und die halt von all dem nichts ahnt. Ja, wobei ich in diesen Fällen gebe ich immer dem aktiven Teil die Schuld. In diesem Fall würde ich diesen Männern hauptsächlich die Schuld geben. Nee, ne? Weil die tun das, ne? Und wie sieht denn das aus so mit Schutz beim Geschlechtsverkehr? Dafür ist gesorgt, also auch nur mit Gummi und dafür ist gesorgt. Weil da sind die Männer auch hinterher. Aber selber ist das das ist schon mal beruhigend. Aber ist das letztendlich doch nicht ein trostloses Leben? Du sitzt da zu Hause in deiner Wohnung und wartest, bist du? So ist es ja, ich meine, du kannst ja gar nicht großartig aktiv werden, ne? Die geben ja, wie du gerade gesagt hast, auch den Terminplan vor, wie sie gerade Zeit haben und wie sie sich rauslügen können. Ja, nein, aber so ist es ja auch nicht, weil ich meine, ich bin auch jedes Wochenende unterwegs und ich meine, ich habe da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also es ist jetzt nicht, dass wenn ein Telefon geht und einer ist dran, dass ich dann auch direkt springe. So ist es ja nicht. Kannst du denn überhaupt diese Männer von dir aus initiativ auch anrufen oder wartest du immer auf Anrufe von denen? Also mit einem, der jetzt in meinem Alter ist, da habe ich auch so schon mal Kontakt. Mhm. Also da telefonieren wir auch schon mal ab und zu. Und also mit den anderen, die melden sich von sich aus. Das ist auch so abgemacht. Also, wie lange soll das so noch weiterlaufen? Ja, weiß ich nicht. Also ich denke, bis ich wieder in einer festen Beziehung bin. Bist du in eine feste Beziehung? Und dann bist du ganz klar entschlossen, das alles sein zu lassen? Ich hoffe schon, ja. Ich hoffe das auch sehr. Ich hoffe nicht, dass du irgendwann wieder anrufst und sagst, Domian, ich bin die Silvia von damals und den drei Männern. Ich habe mich jetzt verliebt, ich bin mit einem Mann fest zusammen und habe die drei immer noch. Dann ist was los, Silvia. Oje. Dann ist was los. So kann ich ja sagen, okay, mach es dir so, wenn du Spaß dran hast. Und Nein, weil im Prinzip bin ich ja auch jemand, der halt auch Treue und Ehrlichkeit und sowas alles schätzt. Und im Moment, glaube ich, ist es einfach nur diese Austobphase bei mir. Gut. Dass die Leute halt alle verheiratet sind, da kann ich im Prinzip auch nichts für. Nee, weil das könnte auch wirklich sein, dass es Männer wären, die nicht verheiratet sind. Ne? Genau, ja. So, jetzt soll Silvia sich noch ein bisschen austoben. Ne? Wünschen wir ihr. Ja. Und wir wünschen ihr aber eigentlich noch viel mehr, einen tollen Mann, in den sie sich verliebt und dann schießt die anderen ab. Okay, ne? Mach ich. Alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss, Silvia. Tschüss. Ich habe noch einen Fax zu, noch ein Nachklapp zu einer Anruferin von vor kurzem und zu einem Fax von gestern. Hi Domian, mein Name ist Anna, bin 21 Jahre alt und pinkel auch gerne ab und zu ein paar Tropfen in meinen Slip. Ich finde das total erotisch, dann mit einem jungen Mann zu flirten. Ich fand's toll, dass deine Anruferin kürzlich so offen darüber erzählte. Mir wäre das peinlich, deshalb hier das Fax. Würde gerne mal wissen, wie Männer das finden. Ja, das will ich auch gerne wissen. Wie findet ihr Männer das eigentlich, wenn so ein Mädchen so ein bisschen Pipi in den Slip macht? Vor lauter Aufregung oder vor lauter Spannung beim Flirten. Findet ihr das gut, erotisch, oder findet ihr es eher abturnt? Also, das würde mich auch interessieren, wie ihr das findet. Jetzt bin ich verbunden mit, das klingt aber rasant hier, mit Jagger. Stimmt das? Hi. Hi. Oh, ja. Das muss natürlich jetzt so sein, mit Jagger. Hi. Ja, klingt da sehr rasant für dich, mein Name? Ja, es klingt halt so ein bisschen so nach, das ist bestimmt nicht dein richtiger Name, ne? Nein, das ist nicht mein richtiger Name, das ist richtig. So dachte ich mir. Um was geht's? Ja, ich wollte mit dir über das Nivelle-Urteil sprechen, über das letzte, was Herr Warnecke jetzt in Frankreich bekommen hat, diese 5 Jahre. Ja. Das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Ich finde, er hat ziemlich viel bekommen. Was, er hat viel bekommen? Ja, klar, 5 Jahre. Dafür, dass er nur einen Stuhl geworfen hat, finde ich, ist eine Menge. Also, was ich empfunden habe, als ich das Urteil gehört habe, nur 5 Jahre für das Leid, was da angerichtet worden ist an dem Mann, der zeitlebens ein behinderter Mensch ist. Und ja, das nie wieder gesund werden wird. Man sieht ja die Bilder im Fernsehen und ist ja voller Mitleid, wenn man das sieht. Ja, natürlich, wenn man die richtigen verurteilt hätte dafür, dann bin ich deiner Meinung, Domian. Mhm. Die Leute, die hier die 12 Jahre bekommen haben, das ist ja voll und ganz in Ordnung. Mhm. Nur dieser Warnecke, das war ein ganz armes Licht, was dabei gewesen ist. Er hat mit einem Stuhl geworfen in einer Aktion, die vorher gewesen ist. Mhm. Und bei dem Nivelle selbst, da war er nicht dabei. Mhm. Er ist ja nur aufgrund von Fotos verurteilt worden, die vorher geschossen wurden in einer anderen Seitenstraße. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist meine Meinung dazu. Aber selbst nehmen wir mal an, dass sein, und das hat das Gericht das ja auch festgehalten, dass sein Teil an der Tat nicht so stark ist wie die anderen Verurteilten, wie bei den anderen Verurteilten, ist es doch ein sehr großes Warnsignal nach außen, sich eben nicht in solche Schlägereien zu begeben, sich nicht so zu verhalten. Ich finde fast, das kann gar nicht scharf genug verurteilt werden. Ja klar, die Leute, die man aus den Fotos erkennt. Er trägt ja da auch natürlich eine Mitverantwortung, dass es so eskaliert ist, auch wenn er nur diesen Stuhl angeblich geworfen hat. Aber eine Mitverantwortung trägt auch die Polizei. Domian, ich fahre schon 13 Jahre zum Fußball. Wenn du wüsstest, wie die Polizei sich auf den Samstag freut, ganz bestimmt mindestens. Aber genauso wie unser einzig darauf folgt. Das ist so. Bist du Hooligan? Ja, ich fahre auch schon 13 Jahre. Du bist Hooligan. Du kannst doch uns keinem von uns weismachen, dass von der Polizei initiativ Gewalt ausgeht. Die geht doch. Natürlich. Die geht doch. Natürlich. Ach, das ist doch völliger Unsinn. Das ist völliger Unsinn. Es geht immer von der anderen Seite aus. Und selbst wenn es so wäre, würde euch das noch lange nicht berechtigen, so etwas zu machen, was da passiert ist. Was mit dem Nivell passiert ist, das tut mir persönlich selber leid, wenn ich den Mann im Fernsehen sehe, steht außer Frage, Domian. Aber die Gewalt hier in Deutschland, die geht auch von der Polizei aus. Es gab einen Fall, ich weiß nicht, ob du das weißt, der 18-jährige Mike Polley, der seinerzeit erschossen worden ist von einem Polizeibeamten aus 70 Metern. Da hieß es, es war eine Notwehrsituation. Der Polizeibeamte ist damals nicht verurteilt worden, das war damals in der DDR noch. Kurz nach dem Mauerfall. Gut, diesen Fall kenne ich nicht und den kennen viele von uns vielleicht auch nicht. Aber ich habe genug Gespräche hier auch mit sehr aktiven Hooligans geführt, wo mir nur wirklich jeglicher Zweifel genommen wurde, dass die Jungs Spaß an gewalttätigen Aktivitäten haben. Und dass die Polizei dann adäquat reagiert, ist doch völlig in Ordnung. Sonst geschehen noch schlimmere Dinge. Es ist schon genug Schlimmes geschehen. Ich verstehe sowieso nicht. Ich werde blöd, wie oft ich das immer schon gefragt habe, wie man so drauf sein kann, dass man sich da die Birnen einschlägt. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Dass ihr euch das gegenseitig antut, verstehe ich nicht. Und umso schlimmer ist es ja, wenn da noch unschuldige Leute betroffen sind. Du bist auch jemand, der sich kloppt mit den anderen, ne? Ja, klar. Ich war seit 13 Jahren. Und da, ich war auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, das fing bei mir 1988 hier an, bei der Europameisterschaft, ja klar. Aber ich gehe nicht gegen unbeteiligte Personen oder so. Das ist doch völlig egal, ey. Jetzt erstmal, ob es geht darum, dass da Gewalt ausgeübt wird, dass ihr euch die Nase einhaut, dass du selbst schwer verletzt werden kannst, dass du einen anderen Menschen schwer verletzen kannst. Was gibt es denn da für eine Begründung für mit? Das ist doch einfach nur Hirni. Man baut da seine Aggression ab, die du in der Woche irgendwie anders aufbaust und so. Das sind Adrenalinstöße, das kann man keinem begreifen. Doch, wenn ich mit jemandem außen stehen, den tut mich keiner. Doch, das kann ich mir gut vorstellen, dass man sich da wunderbar abreagieren kann. Aber es gibt ja noch andere Mittel, wie man sich abreagieren kann, indem man beispielsweise selbst tatkräftig irgendwo Sport betreibt. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Ja, das tun wir ja auch. Ich spiele ja auch aktiv Fußball, habe jahrelang Fußball gespielt und so. Aber wir alle stauen unsere Aggressionen auf und hauen uns nicht die Köpfe am Wochenende irgendwo ein. Ich rede ja nicht nur aus moralischer Sicht, Digga. Ich rede ja auch einfach so, wenn ich jetzt mit dir rede. Du gefährdest ja dein eigenes Leben damit auch und deine eigene Gesundheit. Abgesehen davon, dass du dich schuldig machst, wenn du jemand anderen verprügelst oder schwerst verletzt. Ja, sicher. Das ist immer der Punkt, finde ich. Ja, da gebe ich dir auch recht. Klar, aber von der anderen Partei oder was, wenn man sich trifft, das ist von vornherein klar, man weiß, was passieren kann. Aber dann geht man denen doch aus dem Weg, Mensch. Das hat doch mit Feigheit nichts zu tun. Ja, aber man gehört dazu. Ja, dann zieht man sich da eben raus. Ist denn bei dir irgendwas Schlimmes schon mal passiert, wegen Schlägereien, wegen Auftritt als Hooligan? Ja, natürlich, von der Polizei, aber größtenteils, wenn ich Verletzungen davongetragen habe, dann waren die nicht von den gegnerischen Hools oder so, dann war es meistens nur von der Polizei. Ja, aber die Polizei hat doch die Aufgabe, da Ordnung wieder reinzubringen oder das zumindest abzugrenzen. Ordnung reinzubringen ist ja schön und gut, aber nicht hier. Die Polizei, die knallt da brutaler rein, wie wir selbst untereinander. Was würde denn passieren, wenn die Polizei überhaupt nichts machen würde? Dann würde das irgendwann aufhören von alleine. Das glaubst du? Ja, das weiß ich. Wir haben uns oft genug mit 10 gegen 10 irgendwo getroffen. Ja. Ohne Polizei und dann gab es keine Verletzten, hat man das kurz klar gemacht und aber Jäger, das ist doch völlig albern. Ihr könnt da überhaupt gar nicht vorher einschätzen, ob es da keine Verletzten gibt. Dann ist es doch genau richtig, dass die Polizei dazwischen geht und euch auseinanderbringt, auseinanderprügelt. Ja, wenn es denn nicht anders geht, dann muss es halt so gemacht werden, um noch Schlimmeres zu verhindern. Hast du denn richtig Konflikte damit der Polizei auch gehabt? Hast du Anzeigen am Hals gehabt? Natürlich, ich habe mehrere Anzeigen gehabt. Ich war auch schon einige Jahre in Haft. Du warst einige Jahre im Zusammenhang mit Fußball. Ich habe Geld bezahlt, immer wieder Landfriedensbruchsanzeigen bekommen. Mhm. Weswegen hast du da? Ich habe es nicht verstanden akustisch. Weswegen hast du Landfriedensbruch-Anzeigen? Landfriedensbruch bekommt man schon, wenn man zum Beispiel mit einer größeren Gruppe, also 10, 15 Leute oder was, eine größere Gruppe aus dem Bahnhof rennt, auf die gegnerischen Hools zum Beispiel drauf zurennt und schreit, Hurra, die Dortmunder sind da. Mhm. Das ist schon ein Tatgeschehen von Landfriedensbruch. Mhm. Dafür gibt es schon eine Anzeige. Du sagst, du warst mehrere Jahre im Gefängnis? Ja, aber nicht nur im Zusammenhang mit Fußball, auch andere Geschichten, aber auch im Zusammenhang mit Fußball, ja. Mhm. Wenn du das jetzt nur mal auf den Fußball beziehst, wie viel Jahre wegen Fußball im Knast? 2 Jahre, also 24 Monate wegen Fußball. Weißt du, ich bin ja nur kein Fußballmensch. Mhm. Aber ich höre ja immer wieder von Leuten, ich habe genug Freunde, die für Fußball leben. Die haben so eine schlechte Meinung über euch. Die sagen immer, das hat mit Fußball nichts zu tun. Die machen das Image vom Fußball kaputt. Und die diskreditieren die Fans. Die ziehen die Fans in ein schlechtes Licht. Geht dir das denn auch nicht nahe? Du bist auch ein Fußballfan. Ich bin ein Fußballfan. Für mich geht erstmal Borussia Dortmund 90 Minuten lang. Das gucke ich mir auch bis zur letzten Minute an. Das steht fest, klar. Aber ich weiß nicht, ob ganz früher, da haben die Fans, die Trikotträger, sage ich jetzt mal, oder so, die Fußball gucken wollten, einfach auch vom Kopf gekriegt, weil sie Fan dieser Mannschaft waren. Das passiert ja heutzutage nicht mehr. Das darf man ja auch nicht vergessen. Hast du denn schon mal einen Menschen sehr schwer verletzt? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Verletzt habe ich mit Sicherheit schon Leute. Ich wurde ja auch selber verletzt, aber so schwer habe ich gar nicht, mir nicht vorstellen, dass ich jemanden so schwer verletzt aber habe. Dir ist natürlich, aber dir ist natürlich klar, dass du das im Alter des Gefechtes gar nicht kalkulieren kannst, ne? Welche Schwere der Verletzung da ausgeführt wird. Weißt du, kannst du ja gar nicht. Nein, so kann man das da nicht. Da kann machen, natürlich schnell jemand hinterher im Rollstuhl sitzen, ne? Sein Leben lang. Hast du eine Freundin, eine Frau? Ja, habe ich. Was sagt die denn dazu? Ja, die versteht mich nicht. Die kann das nicht, ja, absolut nicht verstehen. Die kriegt die Krise wahrscheinlich, ne? Und die hat jedes Mal Angst, wenn du losziehst mit deinen Kumpels. Ja, Angst wird sie wohl haben. Wenn du möchtest, kannst du ja mal ein paar Takte dazu fragen. Gerne, ist sie da? Gib sie mir mal. Ja, den. Ich nehme einen Moment. Ja, hallo Domian. Mit wem spreche ich? Wie heißt du? Ich heiße Nicole. Nicole. Ja. Wie hältst du das denn aus, wenn du einen Freund an der Seite hast, der ständig so etwas macht und du musst ja in ständiger Angst auch leben, dass ihm was passiert oder dass er etwas anrichtet? Ja, dass ihm was passieren könnte, na klar, aber er ist da ein Angesehener. Also er ist schon ein guter Hauer, sagen wir es mal so. Also wenn ihm, wie gesagt, was passiert ist, dann waren es halt, was weiß ich, Schläge auf den Händen so von der Polizei, die mit den Schlagknüppeln dazwischen gehen. Aber so ernsthaft ist ihm noch nichts passiert. Ich sehe das halt, der fährt ja jetzt nicht nur dahin, um sich jetzt generell zu prügeln. Oftmals passiert da ja auch gar nichts, weil die Polizei ja schnell genug dazwischen geht. Ne? Also findest du das letztendlich gut, was die Polizei macht? Ja, teils, teils. Also ich kriege das ja auch mit von meinen Freunden, Bekannter. Aber es könnte schon alles noch viel schlimmer sein. Es wäre viel schlimmer, wenn die Polizei nicht eingreifen würde. Kann man so oder so sehen, weil, wie gesagt, von ihm einem Bekannten, dessen Bruder, der fährt, also ist ein Polizist und der redet da auch immer wieder von, boah, geil, und freut sich schon, wenn er wieder eingesetzt wird und da aufpassen kann. Also die Polizei lässt da genauso die Wut und die Aggression raus wie die anderen auch. Ich kenne auch einen Polizisten. Ich glaube, das ist eine Ausnahme, von der du gerade redest. Die meisten haben Schiss, wenn die in solche einsetzen müssen, weil sie auch teilweise junge Familienväter sind und Angst um ihre Gesundheit und manchmal vielleicht sogar um ihr Leben haben. Wie stehst du denn jetzt zu Jagger? Gibt es denn oft Krach bei euch zu Hause, dass du sagst, Mensch, ich habe einfach keinen Bock mehr, dass du das machst und ich will mich damit nicht mehr beschäftigen? Ja, also nicht, was Fußball betrifft. Da lasse ich ihn fahren am Wochenende. Das ist sein Hobby, das ist wie wenn Fußball ist klar. Ich meine jetzt diese ganzen Gewaltaktivitäten als Hooligan. Wäschst du ihm da manchmal den Kopf? Ja klar, ich sag ihm auch immer wieder, wie kannst du das nur machen? Und ich verstehe das auch nicht, dass er da so Spaß haben. Habt ihr Kinder? Nein. Nee, ist aber geplant vielleicht, ne? Könnte passieren. Ja, aber also Thomas ist also so mir gegenüber oder generell zu Menschen also kein aggressiver Mensch. Also er hat mich noch nie, wir sind 6 Jahre jetzt schon zusammen, er hat mich selbst noch nicht angepackt. Oder dass er jetzt im Umkreis irgendwie zu Aggressionen neigt, das ist also nicht. Also der fährt da zum Fußball, baut da seinen Frust ab, dann kommt er wieder. Ja, und ich habe gerade zu ihm gesagt, ich fände es viel besser, wenn er seinen Frust irgendwie anders raushauen könnte. Ja. Er könnte ja Boxsport betreiben, oder weiß ich was. Ja, das sage ich ihm auch schon immer wieder, dass er doch irgendwas anderes Sinnvolles machen kann, weil ich habe auch mal, wie gesagt, so, also Krawallvideos, so nennen die das, die gucken, filmen das ja dann auch gegenseitig. Und da sieht man dann, wie da sich, was weiß ich, zwei Gruppen irgendwo am Feld treffen, gar nicht mal im Stadion oder wenn Fußballspiel ist. Auch so in der Freizeit treffen die sich, hauen die sich da 20 Minuten die Köpfe ein, ja, und dann fahren die wieder. Eigentlich, in dem Fall stehe ich da auch nicht drin. Eigentlich völlig beschissen. Ja, klar. Nicole, schön, dass wir kurz haben reden können. Gib mir nochmal bitte den Jagger. Ja. Und ich sag Tschüss zu dir. Ja, okay, tschüss. Ja. Also Jagger, ich habe noch einen Aspekt, den ich hier sagen möchte. Ja. Ihr seid eine ganze Weile zusammen, Nicole und du. Und ja. Vielleicht wirst du ja auch mal Papa demnächst. Könnte ja passieren, ne? Könnte durchaus passieren, ja. Klar. Ich finde das nicht ein tolles Vorbild als Vater, wenn du deinen Kindern hinterher immer erzählst oder wenn die das sogar mitbekommen, was du immer am Wochenende machst. Ja, natürlich. Ich werde ja auch älter, Domian. Wie gesagt, das fing bei mir früh an. Jetzt bin ich 28. Es passiert ja auch nicht mehr so viel, wie es mal gewesen ist. Und irgendwann wächst man da auch aus, sage ich mal. Und ich habe gerade Nicole gesagt, wie wär's denn, wenn du mit dem Boxsport anfangen würdest? Da kannst du deine Aggressionen raushauen. Ja, das wäre eine Überlegung wert. Ja, genau. So. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Und ich hoffe eigentlich wirklich sehr, dass du da so schnell wie möglich aus der Szene rausgehst. Ich weiß, dass ich jetzt gegen Wände rede, aber vielleicht bleibt ein bisschen fast auch hängen. Alles Gute. Okay, einen Gruß darf ich noch loslassen, kurz bitte. Na gut. An die Schalker, die leider nur 3 Minuten deutscher Meister waren. Das tut mir böse, böse leid. Tschüss, Jagger. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt habe ich Daniel und Daniel ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Daniel, über was reden wir? Jetzt wird es richtig lustig. Ja. Jetzt wird es richtig lustig. Gut. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, ich habe mich auf jeden Fall verwirrt am Handy. Und dann hatte ich eine super süße Stimme dran und da habe ich gedacht, boah, das ist eine super geile Stimme. Dann habe ich ihr eine Mail geschickt, dass sie eine super Stimme hätte und so, ob sie mal zurückmelden wollte. Ja, und dann ging das so hin und her, haben wir ein paar Mal gemailt, haben wir mal ein paar Mal telefoniert. Stopp. Ich muss ja fragen, du hast dich verwählt. Ja, ja. Und die Nummer hattest du noch gespeichert, ne? dass du die SMS schicken konntest. Ja, nee, ich habe mich ja sofort verwirrt und ich habe mich ja so erschrocken, weil ich ja eigentlich eine andere Nummer wählen wollte. Da müsste eigentlich eine männliche Stimme dran sein. Ja, ist klar, aber ich frage mich gerade, woher du die Nummer noch hattest dann zum SMSen. Ja, das ist ja, da guckt man ja einfach in seine Anrufsliste rein. Genau, so ist es. Ich wollte es nur mal klarstellen, ja. Ja, ja. Und dann auf jeden Fall haben wir da ein bisschen telefoniert und so. Mhm. Und dann hat sie da auch erzählt, dass sie verheiratet wäre und 2 Kinder hat. Mhm. Und naja, dann habe ich sofort zu ihr gesagt, naja, eigentlich habe ich im Prinzip Finger weg von Frauen eine feste Beziehung. Es gibt nur Probleme und Ärger. Mhm. Ja, und dann hat sie immer wieder gemailt und so, ob wir uns nicht mal treffen wollten und so. Wohnt ihr denn in der Nähe? Seid ihr in der Nähe? Ungefähr 1,5 Stunden auseinander. Mhm. Naja, und dann habe ich am Anfang erst gesagt, nee, ich sag, das ist wahrscheinlich erstmal keine gute Idee. Naja, und dann hat sie weitergehakt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sag, machen wir so, wir treffen uns, also jetzt vergangenen Samstag treffen wir uns und dann gehen wir zusammen ins Kino. Mhm. Und dann verbringen wir mal einen Abend und werden das meistens kennen und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Ja, dann haben wir das gemacht, war auch ganz okay. Sie ist wieder nach Hause gefahren, ich bin wieder nach Hause gefahren. Hat sie dir gefallen? Ja, sie war... Was heißt gefallen? Also war die Stimme, war sie äußerlich so nett und süß wie die Stimme? Ja, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wie alt ist sie? Sie ist 22. 22. So. Und also wenn sie mir nicht gefallen hätte, wäre ich glaube ich sofort wieder nach Hause gefahren, weil dann wäre es ja eigentlich relativ unsinnig gewesen. Zeitverschwendung. Also wäre zwar unhöflich gewesen, aber naja. Gut, wie ist es weitergegangen bis heute? So. Dann haben wir uns Samstag verabschiedet, ja, und dann hat sie Sonntag angerufen und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns Sonntagabend bei ihr zum Video gucken. Mhm. War sehr interessant. Der Mann war im Urlaub, ist jetzt heute wiedergekommen aus Mallorca. Mhm. Dann bei ihr gewesen, haben wir was gegessen, haben wir ein bisschen Video geguckt. Was für Videos habt ihr geguckt? Nichts Schlimmes nicht eigentlich. Was haben wir geguckt? Ich weiß gar nicht, glaube Ants oder so, irgendwie so ein Einsatz. Ja. Naja. Und dann habe ich auch bei ihr übernachtet. Mhm. Und na gut, sie hat mir dann gesagt, sie hat ihre Tage und so, und ich sage, das ist alles kein Problem, ich sag, dann läuft ihr nichts, ist nicht so schlimm. Ja, aber so ansonsten haben wir im Bett eigentlich alles gemacht, was man sonst machen könnte, so zu weit. Mhm. Ja, und dann bin ich morgens aufgestanden und so, dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann, wie es dann so weitergehen würde und so. Naja, und dann kam sie irgendwie da mit so einem Ding um die Ecke, naja, sie müsste schon mit einer Lüge in ihrem Leben leben und das würde ihr reichen. Dann habe ich gesagt, wie eine Lüge. Ja, dann drückte sie dann erst nicht damit raus, dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, so, jetzt erzählst du mir davon, fahre ich sofort wieder los und dann stehe ich wieder bei dir vor der Tür, solange bis du es mir erzählst. Dann lasse ich die nicht rein, dann bleibe ich ihnen so lange davor, juckt mich nicht. Naja, und dann hat sie mir das so am Telefon erzählt, dass sie wohl in der Ehe vor mir schon einen Seitensprung hatte und dass das älteste Kind von ihr eventuell auf diesem Seitensprung entstanden sein könnte. Das weiß sie aber nicht genau, aber es könnte rein rechnerisch sein. Ja, ja. So, und dann habe ich natürlich sofort gesagt, ich sag, wie doof bist du eigentlich? Ich sag, klär das mit deinem Mann. Ich sag, das ist absolut nicht fair gegenüber deinem Mann. Mhm. Da sprich mit ihm darüber und dann wirst du sehen, wie er reagiert, weil irgendwann wird's rauskommen. Ja, klar. Und dann rafft es richtig. Ja, guter Tipp. Sicher. Naja, ging ja noch weiter. Dann haben wir uns am Dienstag, hat sie dann angerufen, ob ich nicht Bock hätte auf ein Eis oder so. Mhm. Dann haben wir uns wieder gesehen, dann hat sie die Kinder wieder mitgebracht und so. Wir haben auch einen ganz netten Nachmittag verbracht. Mhm. Und dann, sie sagt ja selber, ich würde es ihr verdammt schwer machen und vom Kopf her würde sie Nein sagen, aber vom Herzen würde sie gerne bei mir bleiben und so. Ich sag ja, das musst du mit deinem Mann klären und so weiter. Ich sag, das ist ja alles gut und schön. Mhm. Ja, und dann kam der Arzt wohl heute dann, oder am Mittwoch den Mann aus dem Urlaub abgeholt vom Flughafen und irgendwann mittags kriegte ich dann irgendwie so eine Nachricht, ich sollte doch die Finger von der Frau lassen, sonst wird er mir den Kopf abhauen und so. Mhm. Ich sag, wie hat der das rausgekriegt jetzt? Ja, sie hat ihm das, Dienstag, Mittag oder so hat sie telefoniert und da hat sie ihm schon gesagt, dass ein Seitensprung vorher so, hier war. Das weiß er gesagt hat. So, und heute hat der Mann reagiert. Ja, heute ist er heute ist Mittwoch, genau. Aus dem Urlaub wiedergekommen und hat dann heute reagiert, was sie ihm Dienstag gesagt hat, dass sie einen Seitensprung hat. So, das ist ganz interessant. Ja, und dann hat er mir diese Mail geschickt und habe ich nur zu ihm gesagt, ich sag, such mal nicht die Schuld bei ihr. Ich sag, such die mal ein bisschen bei dir. Ich sag, wenn sie bei dir alles hätte, würde sie sich das wahrscheinlich nicht woanders suchen. Mhm. Ja, ist so eine Logik, die auch nicht unbedingt stimmen muss. Du hast dann mit ihm telefoniert? Nee, er hat mir nur eine Mail geschickt. Achso, du hast das halt zurück gemailt. Ja. Und das war's dann. Und das war's dann. Also ich dachte, Kim, das ist eine Riesenpointe. Du sagst, kommt noch. Ja, und dann hat sie mir wieder zurückgemeldet, wir sollten uns doch nochmal treffen und so. Und da habe ich nur gesagt, sie sollte sich das nochmal gut überlegen, was sie jetzt da macht. Ja, und? Weil im Endeffekt würde ich in dem Sinne eine Familie zerstören. Ja. Und das ist nicht das Ding, was ich unbedingt machen möchte. Das war's. Weil sie fragt mich ja, wo habe ich die Gewissheit? Ist mir schon klar. Also es kam nochmal eine SMS, eine Mail von ihr und das war's jetzt. Und jetzt muss ich eigentlich warten, was passiert. Ich weiß auch nicht. Das war die Pointe, dass noch eine SMS von ihr kam. Also von ihr, ja, es wird auch morgen wieder was von ihr alles kommen. Verstehe. Also sie will ja unbedingt weiter, dass wir uns... Lass die Finger davon, Daniel, ist doch klar. Lass die Finger davon. Natürlich. Lass die Finger davon. Bekloppt. Also das klingt alles schon sehr verwickelt alles und seltsam. Ich habe das auch nicht so ganz kapiert. Besonders hatte sie den Seitensprung davor, weil der ist ja nicht einmal passiert. Mhm. Also sie war ja mit dem Typen, glaube ich, so um die 10 Mal oder was zusammen gewesen. Da habe ich auch zu ihr gesagt, ich sag, man kann einmal ausrutschen, das ist kein Problem. Ich sag mal, man kann nicht 10 Fehler machen. Genau so ist es. Und vielleicht sollte man die Schuld auch bei ihr sehen. Vielleicht ist sie einfach so drauf, dass sie irgendwie so flatterhaft ist. Und nee, eigentlich nicht. Sie sagte zu mir, sie möchte unbedingt bei ihrem Mann bleiben. Ja, aber das können wir nicht beurteilen. Aber du kannst es auch nicht beurteilen. Ihr habt euch viel zu wenig gesehen. Das ist das Problem dabei. Bloß, ich habe hier, und dann habe ich auch noch zu dem Mann gesagt, ich sage, ich weiß gar nicht, was du jetzt von mir willst. Ich sage, ich Idiot, habe ihr noch gesagt, sie soll dir was sagen. Aber du hast gerade gesagt, dass du nicht mit ihm geredet hast. Nein, ich habe ihm das ja gemailt. Gemailt, weil du gesagt hast, ja. Also auf diese Mail daraufhin. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage, ich Daniel, jetzt heißt es Schweigen, finde ich. Ich würde gar nicht mehr reagieren, egal was da kommt. Ja, das ist nicht so einfach, weil... Strich drunter? Ach ja, komm, groß verliebt bist du nicht. Die Paar nein, das ja nicht, aber die Zuneigung ist ja da von beiden Seiten her. Ja, aber du siehst, in was für ein Wespennest du da gestochen hast. Ne? Absolut. Ich kann nur jedem die Finger davon, also raten die Finger davon. Also wenn man eine SMS bekommt von einer schönen, mit toller Stimme, sollte man gar nicht weiter darauf eingehen. Ne? Das lernen wir. Ja, daraus. Nee, das muss ja nicht gesagt muss sein. Muss nicht unbedingt sein. Es muss ja nicht mehr daraus werden, also man kann ja auch einfach locker befreundet sein. Jetzt würde ich erstmal ein bisschen schweigen. Und mit befreundet sein mit der Frau kannst du auch vergessen. Das glaube ich auch, weil das wird wahrscheinlich immer wieder bei ihr hochkommen dann und das kannst du knicken. Tschüss. Alles klar. Tschüss, Daniel. Tschüss. Jetzt habe ich Cynthia, 21 Jahre alt. Ja. Und auch Chrissy, 22 Jahre alt. Ja, hi. Seid ihr beide? Habt ihr so ein Doppeltelefon? Hallo. Nein, der sitzt neben mir. Ach, Chrissy ist ein Mann. Ja. Chrissy ist ein Mann. Aber jetzt unterhalte ich mich erstmal mit Cynthia. Ja. Über was unterhalten wir uns? Was ist das Thema? Ja, also mein Thema sind Sexgeschichten. Mhm. Und, also wir schreiben regelmäßig welche. Ach so, ihr denkt euch Sexgeschichten aus? Ja. Aha. Und, also das läuft ja schon ziemlich deftig ab. Mhm. Also wir beschreiben auch da wirklich, wo wir sind. Was wir machen, was wir denken, was wir eventuell sagen könnten. Und diese Geschichten versuchen wir dann in die Tatsache umzusetzen. Also Moment mal, ihr denkt euch Geschichten aus. Ja. Während ihr irgendwo zusammensitzt, oder was? Ja, bei ihm zu Hause. Bei ihm zu Hause. Und Christi, ist das dein Freund oder dein Partner? Das ist mein Freund, ja. Dein Partner. Hm? Nicht nur ein guter Freund, sondern ihr seid zusammen. Ja. Ja. Und dann schreibt ihr diese Geschichten auf. Mhm. Und dann? Was passiert mit den Geschichten? Ja, also die bleiben im Computer, die sind nur für uns beide bestimmt. Mhm. Und ja, dann beschreiben auf jeden Fall jedes Mal wieder welche neu. Mhm. Und einige davon, die haben wir auch schon in die Tatsache umgesetzt. Und da muss ich also sagen, das könnte ich jedem empfehlen. Also, das ist ja interessant. Ihr denkt euch erst Schweinkram aus, die verrücktesten Sachen. Ja. Und hinterher spielt ihr das quasi durch, ne? Ja. Ihr schreibt das Drehbuch für eure eigenen Sexspiele. Mhm. Ne, so kann man sagen. Ja. Was sind denn das für Drehbücher? Ja. Was denkt ihr euch denn da aus? Eine erzählen, dann fahren wir zum Beispiel ins Schwimmbad. Mhm. Und, also das war schon eine ziemlich deftige, auch ziemlich exhibitionistisch, muss ich sagen. Ja. Wir waren dann halt in diesem Schwimmbad und dann hatten wir Sex im Schwimmbad, während die Leute an uns vorbeigeschwommen sind. Und Aha. Das war doch schon ziemlich deftig. Ist schon ziemlich deftig, ja. Ich hoffe nicht bis zum Höhepunkt. Oh doch. Ja? Ja. Das bringt ja gewisse hygienische Fragen jetzt ins Spiel, ne? Ja, das wissen wir auch. Nur, das sehen wir alle nicht so gerne, die wir ganz normal ins Schwimmbad gehen, ne? Wenn da irgend sowas wabert im Becken, ne? Nee, also das war schon ein Sprudelbecken. Und, du meinst, da sieht man das nicht so. Also so eine Art Kreisbecken und da wird das halt, denke ich mal, weggespült oder was weiß ich, ja. Was die da machen. Na gut, es war ja auch nur eine Geschichte erstmal, ne? Ja, und dann sind wir halt dahin gefahren und dann habe ich halt schon so angefangen, diese Geschichte so leise von mir zu reden. Ah, jetzt sind wir in der Realität im Moment. Mhm. Also die Geschichte ist aufgeschrieben, ihr seid da in der Schwimmen, habt ihr getrieben miteinander. Ja. Ne? Wie lange, bevor du jetzt zur Realität kommst, wie lange war das Geschriebene? Eine Seite, zwei Seiten? Das war so ungefähr drei Seiten. Drei Seiten. Während ihr das dann schreibt, erregt euch das dann auch sehr? Ja. Und passiert dann auch direkt nach dem Schreiben irgendwas Sexuelles zwischen euch? Eigentlich immer, ja. Eigentlich immer, okay. Sagt eigentlich. Aber wir gehen jetzt mal zurück. Du wolltest das dann erzählen, wie ihr das in die Realität umgesetzt habt, die Geschichte mit dem Schwimmbecken. Ja, also dann sind wir dann halt zu diesem Schwimmbad gefahren und dann hatte ich halt noch so ein schönes Heftchen dabei, hab da ein bisschen durchgeblättert und währenddessen da habe ich mir das normales schön durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und da habe ich mir noch gesagt, ja, Mensch, das könnten wir ja nochmal. Da hat der Christi mich dann schon so angeguckt, also so richtig rassig. Mhm. Und da konnte ich mir schon denken, was da so los war. Ja, und dann sind wir halt dann in dieses Schwimmbad rein. Und da habe ich ihn mir nur angeguckt und dann habe ich mir den dann geschnappt und dann wir in dieses Schwimmbecken rein, dann halt ein paar Runden geschwommen. Mhm. Und dann habe ich mir den einfach genommen, habe ihn gegen die Wand gedrückt. Ja, aber da das dann doch schon ein bisschen auffallen würde, ja, haben wir uns dann umgedreht und dann fing er halt an, an mir rumzuspielen und mhm, knutschen alles drum und dran. Mhm. Und dann konnte man dann halt nicht mehr warten, bis wir da rauskamen und dann haben wir das dann halt da schön deftig getrieben. Wo? Haben versucht, uns zusammenzureißen. Also ich denke, also ich hoffe mal, dass es da keiner gemerkt hat, aber... Also doch im Schwimmbad dann? Mhm. Vor allen anderen Leuten? Ja. Mhm. Mhm. Auch wieder bis zum Ende? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und auch ohne Rücksicht wieder auf die Sachen, auf die Rückstände, sagen wir so. Dachte so. Ja. Jetzt gib schon mal den Chrissy bitte, ja? Ja, kleinen Moment. Hier. Hallo Domian. Ja, das sind ja Schweinereien, Chrissy. Ja, sei gegrüßt. Grüß dich. Wir, die wir brav unsere Steuern für die Badanstalten zahlen, wollen sowas eigentlich gar nicht haben. Ist ja klar, ne? Das könnte ich nachvollziehen, ja. Ja, ne? Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, solche Sexgeschichten zu schreiben, also dieses Spielchen, das zu schreiben und das dann umzusetzen in die Realität? Ja, das war eigentlich eine ziemlich komische Geschichte. Wir sind gerade erst zusammengekommen. Mhm. Und ja, also irgendwann haben wir mal so ein bisschen getextet über SMS. Mhm. Und dann war sie hier und dann meinten wir, vielleicht sollten wir doch mal über PC schreiben. Mhm. Ja, und dann haben wir das gemacht und irgendwie haben wir gemerkt, dass wir dann beide dann ziemlich drauf abfahren und mhm, mittlerweile sind wir dann so weit fortgeschritten, dass das auch in der Realität aussehen. Es ist ja eigentlich erstmal so das Vorspiel fürs Vorspiel, ne? Kann man so sagen, ja. Ne? Kommt es oft vor? Macht ihr das oft, diese Schreiberei? Ja, also wir machen es fast täglich, also das Schreiben jetzt, ne? Ja, das meine ich, ja. Ja, und wie gesagt, also im Moment habe ich auch ziemlich viel Zeit wegen Krankenschein und ja dann... Das heißt, wie viele Geschichten gibt es schon? Im Moment 7 oder 8. Naja, das geht ja noch. Ja. Das heißt, so lange seid ihr noch gar nicht dabei? Nee, also mit dem Schreiben noch nicht, also mit dem Ausdehnen meine ich jetzt, ne? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 1 Jahr. 1 Jahr. Hm? 7 Geschichten gibt es. Ja. Wie viel sind denn jetzt in die Realität umgesetzt worden? Genau. Mal sagen, 5. 5. Welches ist denn die schärfste Geschichte gewesen bisher? Ja, mit Abstand die mit dem Schwimmbad. Mit dem Schwimmbad. Ja. Dann vielleicht die zweitschärfste, würde uns dann ja auch mal interessieren, was ihr euch da ausgedacht habt und was ihr dann auch gemacht habt. Die zweitschärfste war im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja. Du warst im Krankenhaus? Ja, ich habe im Krankenhaus gelegen. Was hast du gehabt? Eine Verletzung am Fuß. Also, was nicht so ganz schlimm ist. Doch, ist eigentlich schon schlimm. Also, wie gesagt, ich bin jetzt erst mal 6 Wochen zu Hause. Also, gut, aber nur der Fuß ist beschädigt gewesen. Nichts, ja, ja, ja. Nur der Fuß, sonst funktioniert da alles. Also nichts Lebenswichtiges, ne? So, was habt ihr denn euch ausgedacht und dann auch hinterher gemacht? Naja, also ich habe dann da den ganzen Tag über schon geschrieben und ja, dann habe ich erstmal in die Hand gedrückt, wo sie mich besuchen kann. Achso, das hast du da alleine geschrieben? Ja, genau. Mhm. Und ja, sie hat sich das dann durchgelesen und dann sind wir halt da durchs Krankenhaus gelaufen und irgendwo haben wir uns dann eine ruhige Ecke gesucht und dann haben wir das dann ausgelebt. Wie eine ruhige Ecke? In irgendeinem Flur im Krankenhaus? Ja, in einem Flur nicht. Ich würde mal eher sagen, so Toilettenraum, Dusche. Toilettenraum, Dusche. Das wäre natürlich auch krass, ne? Wenn, da konnte jeder zu jeder Zeit reinkommen. Ja, sagen wir so, also man kann ihr Ding auch abschließen. Also. Und ihr habt sie abgeschlossen? Ja, wir haben sie abgeschlossen. Ja. Also ist doch eine schöne, inspirierende Idee, ne? Für alle jungen Pärchen, schreibt euch Sexgeschichten auf und versucht es dann irgendwie in die Realität umzusetzen. Ja, also ich finde das also gerade deswegen gut, weil also jede Menge Leute gehen auch ein bisschen verklemmt um mit der Geschichte. Ja. Und also ich finde das schon gut, also wenn wir damit gut klarkommen und ich fände es gut, wenn mehr so drauf wären. Natürlich. Wer weiß, wie wir denn alles sehen würden in den Badeanstalten und den Krankenhäusern. Ja, man muss es ja nicht sehen. Man hätte ja nirgendwo mehr Ruhe. Aber dennoch ist es natürlich inspirierend und macht kreativ, ne? Ja klar, also macht auch Spaß. Und jeder Hacker wäre natürlich jetzt interessiert, in euren PC reinzukommen, ne? Um diese scharfen Geschichten zu lesen. Ja, da kommt man so einfach nicht dran. Also vielleicht solltet ihr diese Geschichten, wenn ihr mal so 100 habt, mal bündeln und vielleicht einem Verlag anbieten. Oder zumindest den Freunden zum Lesen geben. Ja, also... Ja, oder mir schicken, noch eine schöne Idee. Ja, dir schicken, ist klar. Und ich werde dann die beste auswählen. Ja, klar. Ne? Ja, klar, gib mir die E-Mail-Adresse, schick mal dir eine. Die kannst du einfach hier an den WDR an 1 live schicken. Ja, soll man das wirklich machen? Nein, lass mal gut sein. Es ist wahrscheinlich sehr pornografisch, ne? Und sowas möchte ich gar nicht lesen. Das verdirbt den Charakter. Das will ich gar nicht lesen. Also, ihr beiden Lieben, ich wünsche viel Spaß beim Dichten. Ja, Domian. Ne? Und beim Ausleben dann. Jo, alles klar. Schöne Grüße an Cynthia. Jo, alles tschüss, Chrissy. Tschüss, Domian. Wir haben noch keine Pause gemacht. Stimmt das? Es stimmt. Ich will mal ganz kurz ein ganz kleines Päuschen machen. 1.49 Uhr haben wir. Ganz genau, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt euch hier bei mir melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxen 0800 5678 110. Ein Fax noch zur Sendung gestern. Gestern hieß das Thema verbotene Liebe und ich hatte eine Anruferin, die... Eine 60-jährige Anruferin, die seit 8 Jahren schon ein Verhältnis zu einem katholischen Priester hat, ein ganz geheimes Verhältnis. Und dazu schreibt mir jemand, dessen Namen ich leider hier nicht lesen kann, aus Leipzig. Hi Domian, betrifft die Liebe zu einem Priester. Toll, die Kirche soll endlich akzeptieren, dass Priester auch Gefühle haben. Das Zölibat ist längst überlebt und antiquiert. Abschaffung ist dringend zu empfehlen. Viel Glück den beiden Liebenden. Herzlichst. Und da kommt der Dame, den ich nicht lesen kann. Viel Glück den beiden Liebenden. Schließen wir uns dem doch an. Jetzt bin ich verbunden mit Martin. Und Martin ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Martin. Hallo. Ja, hallo. Weswegen hast du angerufen? Ich habe ein Spielproblem. Also ich bin spielsüchtig. Und das bin ich schon seit knapp 2,5 Jahren. Mhm. Und ich, also... Was genau heißt das? Was spielst du? An Automaten. An Automaten. Ja. Wie viel Geld hast du in den 2,5 Jahren schon rausgebuttert? Puh, das kann ich gar nicht also so sagen, aber ich weiß wohl, dass ich den letzten Monat alleine schon 4.500 Mark dafür ausgegeben habe. In den letzten Monaten? In den letzten Monat. Letzten Monat, 4.500 Mark. Ja, also ich war in einer Spielothek im Nachbarort, mhm. Und da gibt es immer so Jackpots, also der stand auf 9.000 bis 10.000 Mark geht der, mhm. Und der stand auf 9.985 Mark. Mhm. So, und dann kommt er ja irgendwann und dann hab ich da immer wieder weiter und weiter drin gespielt und deswegen habe ich in dem Monat, also ich wollte einen Jackpot haben, mhm. Und deswegen habe ich in diesem, also im letzten Monat habe ich da so viel Geld rein. Okay, also du hast 4.500 Mark verloren. Ja, ansonsten ist wie machst du das denn? Woher nimmst du das Geld? Ja, ich habe viel von meiner Mutter gekriegt und von meinem Bruder, also die wussten da nichts von und ich habe ihnen immer gesagt, ich musste die Rechnung bezahlen. Also hast du Schulden gemacht in den letzten 2,5 Jahren? Ja, an meine Familie. An die Familie. Kannst du das so über den Daumen sagen, wie viel Schulden du an der Familie bei der Familie gemacht hast? Also an der Familie habe ich jetzt den letzten Monat die Schulden gemacht, das waren 4.500 Mark. Die 4.500 Mark. Und sonst hast du es aus deiner eigenen Tasche irgendwie hingekriegt? Sonst habe ich jeden Monat immer so meinen Lohn verprasst. Was machst du vom Beruf? Ich bin Tischler, aber das Schlimmste an der Sache ist, dass ich auch eine Familie habe, also eine Frau und zwei Kinder. Ich bin schon verheiratet, ja. Eine von 1,5 und eine von 2,5 Jahren. Mhm. Und meine Frau, die hat mich jetzt gestern also verlassen, also mit mir Schluss gemacht. Verlassen noch nicht ganz, aber sie konnte da auch nicht mehr mitleben, weil wir konnten kaum noch einkaufen. Ich würde sagen, wenn du deinen ganzen Lohn verspielt hast, was blieb der Familie zum Leben? Wie hat die Familie überlebt die letzte Zeit? Ja, nichts mehr. Also meine Frau, die hat schon, wenn Geld drauf war von der Firma aus, dann hat die schon sofort einen Großeinkauf gemacht, das hat auf jeden Fall so ziemlich bis zum Schluss wieder reichte, bis der nächste Lohn drauf ist. Ne? So, jetzt hat die Frau dich verlassen. Ja. Und du stehst alleine da. Ich stehe jetzt alleine da. Weiß denn deine Frau, dass du spielsüchtig bist? Oder meine Frau weiß, dass ich spielsüchtig bin. Also sie hat mir gesagt, ich muss damit aufhören. Und also sie hat mich trotzdem verlassen, wo jetzt, ob ich jetzt aufhöre oder nicht. Also sie ist sehr wahrscheinlich, kann ich da nichts mehr retten, weil ich auch viel falsch gemacht habe in der Zeit. Dann bist du auch unzufrieden, wenn du Geld verlierst. Seid ihr jetzt schon richtig getrennt? Wohnst du schon woanders? Nee, also ich wohne nicht woanders. Sie ist woanders hingezogen? Nee, auch noch nicht. Also sie wollte woanders hinziehen, sie wollte sich eine Wohnung suchen. Mhm. Und Aber das ist eine Frage der Zeit. Im Prinzip seid ihr getrennt. Im Prinzip sind wir getrennt, Weil deine Eltern, deine Familie wissen auch nicht, was los ist. Doch, also ich habe das jetzt gestern und heute bin ich also zu allen hingegangen, die mir wichtig sind. Mhm. Also mein Arbeitgeber und meine Eltern, eine gute Freundin von mir weiß das auch. Das ist aber mutig. Ja, also ich will da auch jetzt einen Schlussstrich ziehen. Wie hat denn der Arbeitgeber reagiert? Ja, also mein Arbeitgeber steht voll hinter mir. Das heißt, du wirst weiter arbeiten können, der schmeißt dich nicht raus. Nee, der schmeißt mich nicht raus. Wie steht auch wie haben die Eltern reagiert, die Familie? Ja, meine Mutter, die ist also über 60 und die war ziemlich fertig dadurch, dass sie so viel Geld verspielt hat. Mein Bruder, den habe ich heute Abend erzählt, der ist ziemlich verständnisvoll, also er sagt, er kann nie mehr passieren, Hauptsache man lernt daraus. Mhm. Und mein Arbeitgeber, der steht voll hinter mir, also der wird mir auf jeden Fall... Also natürlich kann jedem von uns irgend so etwas passieren, dass man in so einen Strudel hineingerät. Ich finde, ist wirklich gut, Kompliment, dass du jetzt so die Flucht nach vorne angegangen bist und... Ja, ich will jetzt meine Frau und meine Kinder nur beweisen. Also ich habe es verloren, aber ich will es beweisen, dass ich es schaffe. Jetzt musst du natürlich auch sehen, dass wenn du das alleine nicht schaffst, dass du dir irgendwie Hilfe suchst oder dass du in eine Selbsthilfegruppe gibst. Weißt du, dass es das gibt für Spielsüchtige? Ja, Selbsthilfegruppe habe ich noch nicht gefunden. Ja? Ich habe jetzt wohl vom Caritas habe ich eine Hilfe gekriegt. Da habe ich nächste Woche Mittwoch einen Termin. Ja, es gibt, so wie es die anonymen Alkoholiker gibt, gibt es auch die anonymen Spielsüchtigen. Und da treffen sich nur Leute, die in ähnlicher Weise wie du betroffen sind. ist eigentlich eine ganz gute Sache und ich habe viele interessante Rückmeldungen bekommen, dass die Leute sich gegenseitig helfen und auch stützen, da rauszukommen. Wäre ja vielleicht auch interessant für dich, damit du es richtig anpacken kannst, es dann auch zu schaffen und auch keine Rückfälle mehr bekommst. Ja, ich will da nicht mehr. Also das ging auch, also ich habe zwar jetzt auch Geld zu Hause, da wollte ich morgen meine Frau geben, weil ich will kein Pfennig Geld mehr in der Hand haben. Ne? Also und, wir machen mal Folgendes. Ich habe meinen Psychologen hier heute Nacht wieder, den Peter ist das, der ist das. Mit dem unterhältst du dich jetzt nochmal und wir können dir vielleicht sogar noch eine Anlaufstelle oder eine Adresse von den anonymen Spielsüchtigen geben. Ja, ich finde deine Entscheidung gut und vielleicht kannst du so auch deine Familie wieder zurückgewinnen, wenn du beweist, dass du jetzt auch wirklich was unternimmst und auch dagegen vorgehst. Leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Jo. Ja, alles Gute, Martin. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tobias habe ich hier. Tobias, 28 Jahre alt. Hallo. Hallo, ich rufe an, weil ich extrem sauer bin. Du hast gerade mit dem Hooligan gesprochen, der hier in Dortmund wohnt. Mhm. Ich bin bei der Polizei in der Hundertschaft in Dortmund. Mhm. Also selben hauptsächlich und müssen diese Leute abkesseln. Mhm. Abkesseln. Also einkreisen, genau. Mhm. Und es ist halt, sieht halt so aus, dass diese Leute es wirklich provozieren. Sie schmeißen Steine und. Wir. Er sagte also, ja gerade, dass ihr die Polizei es provoziert und dass ihr euch freut darauf, quasi der Bericht reinhauen zu können. Eben drum. Darum rufe ich ja an, weil ich bin hier am Kochen und dieser Typ hat für mich einfach nur eine Meise. Dahin zu gehen für anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden, keine Ahnung, wie lange der einmal reist und versucht dann da seine Frustaggression abzulassen. Das ist eine Sache, die kann ich nicht verstehen, das muss die andere machen. Und wir müssen dafür hinhalten, nicht nur wir, sondern auch Kinder. Kinder? Die da hingehen. Ja, es ist auch schon mal passiert, dass ein Kind einen Stein abgekriegt hat oder... Also völlig unbeteiligte Leute, ne? Ja, klar, richtig. Wie ist dir denn, Tobias, wie ist dir denn zumute, wenn du vor so einem Einsatz stehst? Das erste Mal, wo ich davor gestanden habe, da, ja, muss ich echt sagen, habe ich mir Bein in die Hose gemacht. Mhm. Weil... Wenn da so, sag mal so 500 Leute da auf dich zukommen, da fragst du dich auch, was ist hier los, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass man immer wieder Angst hat, weil es kann doch jedes Mal passieren, dass du auch verletzt oder sogar schwer verletzt Sicherlich. Man hat auch einen gewissen Respekt, okay, wir sind auch gut geschützt mittlerweile. Trotzdem kann es passieren. Das braucht dann einer mit Messer auf dich zugeben. Das reicht doch schon. Genau. Was meinst du denn, was hauptsächlich in diesen Leuten vorgeht, dass es so ist und dass es immer und immer wieder vorkommt? Was meine ich dazu? Für mich sieht es so aus, dass die in ihrem ganzen privaten Umfeld unzufrieden sind und den ganzen Frust abbauen wollen, irgendwie. Ja, der entscheidende Satz vorhin war ja auch, dass der Anrufer, dass Jagger sagte, den Frust, der sich in der Woche aufgestaut hat, lassen wir da raus. Ne? Genau. Das war der Satz. Ne? Ja, richtig. Und das Idiotische ist halt, dass sie es so machen müssen, dass sie sich nicht andere Wege suchen. Ja, es gibt auch genug Möglichkeiten zum Kampfsport. So will ich auch. Es gibt hier im Dortmunder Bereich massenweise Sportstudios und was weiß ich nicht, wo man sowas alles machen kann. Wo man sich abreagieren. Wo man richtig sich abreagieren kann, ne? Genau. Ohne dass jemand da Schaden davon trägt. Genau. Schön, dass du noch dran gekommen bist und gut, dass du angerufen hast, Tobias. Ich danke dir von Herzen und alles Gute. Danke. Tschüss, Tobias. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir nicht da. Morgen ist der Feiertag. Oder jetzt ist Feiertag. Vatertag. Feiert schön oder feiert auch nicht. Das Wetter wird toll. Genießt den schönen Tag. Und wir sind in der Nacht von Dienstag. Ach, was geht von Dienstag? In der Nacht von Freitag auf Samstag. Das passiert, wenn mittendrin so ein Feiertag ist. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder hier. Dann wieder mit einer freien und offenen Talkshow. Und ich freue mich auf euch. Gute Nacht, schönen Feiertag. Bis Freitag. Ciao.